Transparenz für die Ohren. Ich würde vorschlagen, du beschreibst erstmal überhaupt, worum es geht, damit auch die Leute, die jetzt nicht so im Thema sind, so ein bisschen die Vorgeschichte kennen und sich dann eben überlegen können, was das für Implikationen hat oder auch Fragen zu stellen, weil die Geschichte geht ja zurück bis fast 2013, glaube ich. Das hat also quasi 4 oder 5 Vorstände durchlebt und du bist halt an dem Thema dran geblieben. Dann gab es noch die Implikation, dass du zu den Grünen gewechselt bist und wieder zurückgekommen bist. Das hat mit Sicherheit auch nochmal für Rede- und Fragebedarf gesorgt. Gut, dann fange ich jetzt erstmal so mit der begrifflichen Definition von allem an, weil das ist eigentlich wesentlich, auch um zu kapieren, worum es eigentlich überhaupt geht und was überhaupt ein Musikverleger ist, weil nämlich ganz viele Menschen Musikverleger mit Plattenfirma verwechseln, beziehungsweise ein Äquivalent zum Buchverleger sehen, der eigentlich ja gegeben wäre, aber eben heute nicht mehr gegeben ist. Also um es mal kurz zu erklären, wenn heutzutage ein Song geschrieben wird oder komponiert wird und getextet wird, dann gibt es eben Urheber, das sind die, die diesen Song geschrieben haben. Also in dem Fall einmal, im Regelfall einer ist der Musiker oder eine ganze Band. Aber wir reden jetzt mal von einem Komponisten und von einem Textdichter. Und die beiden müssen nicht automatisch diejenigen sein, die dann diesen Song interpretieren, sondern das sind eben die Urheber. Jetzt kann es sein, dass entweder ein Interpret diesen Titel, den eben der Urheber geschrieben hat, dann interpretiert und aufnimmt und dann die Verwertungsrechte an der Aufnahme an eine Plattenfirma überträgt. Der Urheber selber überträgt Rechte an einen Verleger beziehungsweise treuhänderisch an eine Verwertungsgesellschaft. Denn es gibt ein Urheberrechtsgesetz, das sagt ganz klar, wenn urheberrechtlich geschützte Werke genutzt werden und ausgewertet werden, dann muss beim Urheber was landen. Wo kommt es her? Ich habe dazu, das findet man bestimmt irgendwo auf YouTube, auch schon mal unzählige, im Rahmen meiner Urheberrechtsbeauftragung, unzählige Vorträge gehalten, um zu erklären, wie kommt überhaupt dieses rechtliche Konstrukt zusammen im Urheberrecht und was für Implikationen hat es. Um das ganz kurz nur auszuführen, der Verleger stammt natürlich aus einer Zeit, der ist viel älter als die Plattenfirma, denn ganz früher wurden Noten gedruckt und Scheller kam etwas später als der Notendruck, sogar um einiges später. Und deswegen war lange Zeit halt der Notendruck die Art und Weise, wie Komponisten eben ihre Musik vervielfältigt haben. Und diese Musik wurde dann eben zum Beispiel in unzähligen Konzerthäusern aufgeführt und die Urheber waren natürlich dann irgendwie traurig, dass sie nur ein bisschen was am Notendruck verdient haben, aber nicht an den Eintrittsgeldern in der Mailänder Skala und sonst wo, wo ihre Werke aufgeführt wurden. Und deswegen kam es zur Gründung von Verwertungsgesellschaften, was per se eine super Idee ist. Und da war natürlich auch klar, dass zu dem Zeitpunkt die Verleger mit drin waren, weil die maßgeblich natürlich auch schon viel Arbeit geleistet haben im Sinne von Notendruck, Notensätzen und so weiter. In der heutigen Zeit hat sich das komplett verändert. Heutzutage werden eigentlich fast keine Noten mehr gedruckt und außerdem ist es in meisten Fällen auch so, dass Urheber und Interpret die gleichen sind. Die Rockmusik hat nun mal auch für sich selber definiert, dass der Künstler was zu sagen hat und natürlich deswegen seine Songs selber schreibt. Ist natürlich nicht immer so, es gibt immer noch die goldene Ausnahme, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Bands ihre Songs schreiben, Mitglieder bei der GEMA sind, einen Plattenvertrag bekommen und dann einmal an den Lizenzen, weil sie die Interpreten sind, weil sie die Verwertungsrechte an die Plattenfirma abgetreten haben, daran eine Lizenzbeteiligung bekommen und dann, da sie die Urheber sind, das Werk bei der GEMA eingetragen haben, die GEMA dann ihrerseits Lizenzen einsammelt, also dafür nach dem Urheberrecht. Und da gibt es verschiedene Aspekte und auf die muss ich jetzt kurz eingehen. Es gibt einmal Vergütungsansprüche und es gibt Nutzungsrechte. Erklären, was es jeweils ist. Vergütungsansprüche sind Ansprüche, die resultieren aus den Schranken des Urheberrechts. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an eins meiner Urheberrechtsseminare. Schranken des Urheberrechts sind quasi, es kommen neue technologische Wege wie Musikkassetten, Schellack und so weiter, Radio, wo Musik genutzt wird und das Urheberrecht sagt, Mensch, wenn der Urheber jetzt nicht unmittelbar beteiligt wird, dann muss für diese Schranke des Urheberrechts eben in irgendeiner Form eine Pauschalabgabe gezahlt werden. Und das war eben in dem Fall, und jetzt sind wir bei den Vergütungsansprüchen für USB-Sticks, für Leerkassetten, für CDRs, für Notebooks, für Smartphones, für jegliche Form von Speicher, ihr kennt es, gibt es einen Tarif, den die GEMA irgendwann definiert und den muss dann der Hersteller bezahlen dafür. Wird eingesammelt von der ZPÜ, die aber auch innerhalb der GEMA organisiert ist. Von diesen Vergütungsansprüchen gehen nach Standardverlagsvertrag 30% an den Komponisten, 30% an den Textdichter und siehe da, 40% an den Verleger. Das ist Teil der Geschichte. Ist natürlich mehr, als jetzt der einzelne Urheber bekommt. Und dann gibt es als zweites die Nutzungsrechte. Das ist einmal das klassische mechanische Recht, also CDs und Schallplatten, die hergestellt werden. Aber genauso gut Live-Aufführungen, also wenn eine Band ein Konzert spielt, dann muss der Konzertveranstalter natürlich eine GEMA-Gebühr bezahlen oder ja, im Clubbereich wird Musik gespielt, dafür wird eine Abgabe bezahlt. Wir können uns alle an den Streit um die GEMA-Tarifreform erinnern oder natürlich im Senderecht wird natürlich auch bezahlt von Radiosendern, Kabelweiterleitung etc. Und da gibt es dann verschiedene Verteilungspläne. Da werden Verleger im Normfall mit 33% beteiligt, 33% jeweils die anderen Urheber. Nicht zu vergessen, dass bevor überhaupt irgendwas ausgeschüttet wird, natürlich die GEMA ihre 15% abzieht. So, jetzt ist es so, dass wir auch in unserer Urheberrechtsreform gesagt haben, als Piraten, Moment mal, es kann ja nicht sein, wenn schon Urheberrecht und wenn immer davon gesprochen wird, wie einmalig groß diese Schöpfungshöhe ist, wieso wird denn dann ein Verleger so intensiv daran beteiligt? Der bringt ja nichts Urheberrechtliches ein. Der Verleger kann vielleicht für sich noch behaupten, er hat eine Art von Leistungsschutzrecht, aber das Fragen sehen wir natürlich auch sehr kritisch. Besonders kritisch sehen wir dann aber, dass eine Verwertungsgesellschaft, die ausschließlich für die Urheber da sein soll, nämlich sowas wie die GEMA, dann eben die Verleger so massiv featured, denn, jetzt kommt der Punkt, als Urheber werde ich es vielleicht schaffen, im Laufe meines Lebens 100 bis 200, vielleicht auch mehr Songs zu schreiben und rechtlich einzubringen. Im Gegensatz dazu aber ein Verleger, der viele, viele hundert Urheber unter Vertrag hat, wird schaffen, viele tausend Songs einzubringen und ist natürlich qua seines Repertoires immer ein Stückchen weit im Vorteil, sein Interesse durchzusetzen und hat natürlich gänzlich auch ein anderes Interesse als ein Urheber, der natürlich in erster Linie sein Repertoire sieht. Der Verleger sieht aber in erster Linie die reine wirtschaftliche Auswertung von großen Katalogen. Große Verlagsfirmen sind deswegen auch aktiennotierte Börsenunternehmen, wo dann halt auch Kataloge hin und her verdealt werden. Wir sind der Meinung gewesen, das hat mit Urheberrecht nichts zu tun und wir finden es auch sehr, sehr seltsam von der rechtlichen Konstruktion. Wie kann es sein, wenn es heißt, dass nur ein Urheber Rechte einbringen kann in die GEMA, die dann dort treuhänderisch bearbeitet werden und gleichzeitig ein Verleger dieselben Rechte nochmal einbringen kann. Und das ist nämlich genau diese schräge Konstruktion, gegen die wir geklagt haben. Diese Konstruktion, die wurde schon seit vielen, vielen Jahrzehnten als problematisch angesehen. Der GEMA ist auch immer bewusst gewesen, dass was sie da tun innerhalb der GEMA nur eine Frage der Zeit ist, wenn die Technologie sich mehr und mehr weiterentwickelt, wenn Verleger unwichtiger und unwichtiger werden mit der Leistung, die sie tun. Also für uns war es klar und für die GEMA eigentlich letztendlich auch. Nur hat man sich natürlich immer gescheut, diesen Schritt zu gehen, weil natürlich die Verleger innerhalb ihrer Kurie, der Verleger innerhalb der GEMA extrem stark sind und natürlich auch so eine regelrechte Hausmacht hatten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass Musiker, Künstler per se sich natürlich ungern immer ja verbandeln lassen zu einem Verband oder Ähnlichem, sondern jeder doch so ein bisschen so der Einzelkämpfer ist und so ja meistens sich auch nicht wirklich so massiv dafür interessiert, hier eine Interessenvertretung aufzubauen, im Gegensatz zu den Verlegern, die natürlich in unzähligen Verbänden extrem gut organisiert sind und deswegen dann auch immer mit einer Stimme sprechen konnten, im Gegensatz zu den Urhebern, wo dann natürlich dann so Einzelne, wie meinetwegen ich oder auch viele andere, die innerhalb der GEMA dagegen gewettert haben, dann auch immer so eher nur als Krawallmacher dargestellt werden und gesagt wird, Mensch, eigentlich ist doch die Symbiose, Verleger, Urheber, genau das schöpferische Etwas, was dazu führt, dass überhaupt Werke ausgewertet werden können. Und ohne Verleger würden die Urheber ja letztendlich in die Röhre schauen. Die Realität ist eine ganz andere, eine ganz finstere, dass die Verleger extrem davon partizipiert haben, dass sie eben innerhalb der GEMA so perfekt strukturiert sind und natürlich nach außen für einen jungen Urheber auch immer so wirken konnten wie, also wenn ich Karriere machen will, dann brauche ich einen Verlag. Denn Verleger erzählen dir auch, sie haben unglaubliche Kontakte dorthin, dahin. Sie können dich vermitteln an Schallplattenfirmen, an Interpreten, die deine Werke singen. Sie können dich an Filme und in Videospiele reinsinken und, und. Und natürlich, die meisten jungen Urheber glauben das. Wir müssen auch denken, dass viele der Urheber, wie zum Beispiel auch ich, als wir angefangen haben, gab es kein Internet. Das heißt, Information in diesem Sektor war so gut wie kaum gegeben. Einen Spezialanwalt fürs Verlagsrecht zu finden, war echt extrem schwierig. Hättest du dir auch nicht leisten können. Summa summarum, du hast geglaubt, was der Verleger sagt. Und hast dafür im Regelfall, weil der Verleger ja die Rechte in die GEMA einbringt und es hier ums Urheberrecht geht, eben dann auch die Rechte bis 70 Jahre nach dem Tod hat. Streng genommen heißt es also, um es mal versuchen, bildlich darzustellen, wenn ich als junger Urheber einen Verlagsvertrag abschließe, ist es irgendwie so, als würde ich diesen Verlag adoptieren. Denn ich kann sicher sein, dass wenn ich längst Asche bin, dass meine Enkel und Enkelskinder immer noch mit diesem Verleger unter einem Weihnachtsbaum sitzen, wenn an Weihnachten die große Ausschüttung kommt und der Verleger dann immer noch 40% von dem bekommt, was ich vielleicht meinen Enkeln vermacht habe. Ist schon eine sehr, sehr schräge Geschichte. Dafür, dass einem nur vage Versprechungen gemacht werden. Und genauso hat es das Gericht natürlich auch gesehen. Die GEMA hat versucht zu argumentieren, Urheber hätten ja jederzeit die Möglichkeit, aus einem Verlagsvertrag rauszukommen. Das stimmt so nicht, denn das Repertoire, was bei einem Verleger ist, da kommst du wirklich nur aus gewichtigstem Grunde raus. Und es ist sehr, sehr schwer, Verlegern nachzuweisen, dass sie ja diesen Vertrag wirklich verletzt haben. Es ist bisher niemand wirklich gelungen, hier aus einem standardisierten Verlagsvertrag rauszukommen. Nun gut, wir haben geklagt. Wir hatten auch ein bisschen Rückenwind, da es eine ähnliche Klage in einem anderen Bereich gab, nämlich Vogel gegen VG Media, VG Wort, Entschuldigung, ist die Verwertungsgesellschaft für die Autoren und Buchautoren. Und dort ging es eigentlich um eine ähnliche Klage und dem wurde auch Recht gegeben. Wir müssen nur einen gewissen Unterschied sehen. Der Buchverleger ist letztendlich auch noch sowas wie der Musikverleger und die Plattenfirma in Personalunion. Und er tut denn nun wirklich Dinge. Nämlich, er macht Lektorat, er macht die Bücher schön, er macht Promotion und, und. Also er ist ein kleines Stückchen mehr als der klassische Musikverleger. Und trotzdem wurde hier dem Autoren Recht gegeben. Deswegen war uns natürlich klar, uns wird erst Recht gegeben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, warum diese Klage die ganze Zeit auf wackeligen Füßen stand. Und zwar klar, A, einmal, wir können nicht vom Streitwert dort ansetzen, um die Beträge, um die es wirklich geht. Wir reden nämlich hier um Rückzahlung von in Höhe bis zu 2 Milliarden Euro. Also ich glaube, damals Bernd Schlömer hätte mir einen Arschtritt gegeben, wenn ich gesagt habe, ach ja, und der Streitwert ist übrigens 2 Milliarden Euro. Und entsprechend hoch sind dann die Gebühren. Deswegen hatten wir natürlich dann bei unserer Klage ganz gezielt mein Repertoire von einem Verleger, ich habe mehrere Musikverlagsverträge von einem Album genutzt, um es relativ gut eingrenzen zu können. Und dadurch ist der Streitwert eben so niedergeblieben, dass wir dann eben auch nach unserem ersten Urteilsspruch, wo wir noch unterlegen waren, beim Oberlandesgericht eigentlich nur noch zum Kammergericht Berlin konnten. Und da dann auch relativ schnell klar war, derjenige, der dort gewinnt, hat dann auch gewonnen, weil es keine Revision aufgrund der Höhe dieses Streitwertes ging. Und das war für uns natürlich eine ganz wunderbare Sache, dann zu sehen, VG Wortklage ist in unserem Sinne ausgegangen und dann wird unsere Klage auch. Aber die große Krux war dabei, Die Angst, einen Richter zu haben, dem bewusst wird, um was es hier eigentlich geht. Denn das Ganze ist ein historisches Urteil. Wenn dieses Urteil im vollen Umfang so umgesetzt wird, wie wir es erstritten haben, dann wird das ein Zusammenbrechen der Musikverlegerwelt in Deutschland bedeuten. Die GEMA hat bereits jetzt in ihrem Mitgliedermailing angekündigt, dass sie Rückforderungen jetzt an die Verleger rausschicken muss. Die Rückforderungen, die sind natürlich rückwirkend. In meinem Fall bis 2010, im allgemeinen Fall der meisten Urheber bis 2013. Aber es geht natürlich hier um einen bis zu 2 Milliarden hohen Betrag, der eben wieder zurückgefordert wird und der dann an die Urheber ausgeschüttet wird. Das ist natürlich jetzt genau der Punkt, wo so mancher Richter dem bewusst wird, oi, oi, oi. Wenn ich jetzt da hier dieser Klage von diesem Urheber recht gebe, dann fällt ja ein ganzes Kartenhaus zusammen und das hat eine politische Implikation, da die GEMA extrem gut vernetzt ist und überall ihre Lobbyisten sitzen hat. Nicht umsonst gibt es das Büro für politische Kommunikation der GEMA in Berlin und dasselbe Büro gibt es nochmal in Brüssel, wo permanent versucht wird zu lobbyieren. Die GEMA versucht auch schon die ganze Zeit im Rechtsausschuss des Bundestages dafür zu sorgen, dass das VG-Gesetz geändert wird, dass quasi der Verlegeranteil in einer neuen Art und Weise festgeschrieben wird. Und da hatten wir jetzt echt Glück, dass wir das mit dem Urteil jetzt hinbekommen hatten. Denn es sah so aus, als würde der Urteilsspruch wurde nämlich insgesamt 4 oder 5 Mal seit über 2 Jahren immer wieder verschoben. Eigentlich hatten wir damals gehofft, das war unsere große Hoffnung, noch zu Zeiten von Bernd Schlömer, dass wir zur Bundestagswahl mit diesem Urteil kommen. Ihr könnt euch erinnern, wir wurden als Piraten immer dargestellt, als diejenigen, die den Urhebern alles wegnehmen wollen. Wenn wir dann quasi so die Robin Hoods gewesen wären, die hier den Urhebern diese Gelder zurückbesorgen, dann wäre das natürlich eine schöne Sache gewesen. Nichtsdestotrotz wurde dieses Urteil immer weiter rausgeschoben. Und da war unsere Sorge natürlich sehr, sehr groß, dass es dann der GEMA gelingt, hier was rein zu lobbyieren. Ist hier jetzt nicht gelungen. Wir haben gewonnen. Die GEMA ist total schockiert darüber, will es natürlich nicht anerkennen, ist auch, finde ich, entlarvend, sich das aktuelle Mitgliedermailing der GEMA anzuschauen, wo es dann drin heißt, ja, man würde es einfach so nicht akzeptieren und jetzt müssen Gesetze geändert werden. Also das ist schon so ein bisschen so die Manier von kriminellen Institutionen, die anstelle dann wahrzuhaben, vielleicht haben wir in der Vergangenheit Dinge falsch gehandelt und müssen jetzt einfach uns neu strukturieren und dieses Urteil anerkennen, statt dem also so zu trommeln. Und tragisch ist auch noch, und jetzt kommen wir dann auch ziemlich schnell zu den Konsequenzen, und dann habe ich es auch echt geschafft, das in einem halbstündigen Vortrag mal ganz schnell abzureißen. Tragisch ist natürlich, dass jetzt ganz viele Verlegerverbände anfangen werden, in der Presse zu lancieren, dass unser Urteil, und es hat auch bereits angefangen, letztendlich für die Urheber den Untergang bedeuten würde. Es wird zum Beispiel fabuliert und behauptet, dass wenn jetzt die Verleger aus der GEMA rausfliegen, dass dann letztendlich die Verleger zivilrechtlich diese 40% von den Urhebern und vielleicht noch mehr zurückfordern könnten und ansonsten auch in Zukunft Verträge so gestalten könnten, wie sie wollen und die Urheber schutzlos ausgeliefert sein, weil ja die GEMA nicht mehr da wäre, um die Urheber vor den Verlegern zu schützen. Also das ist unglaublich, wie infam diese Behauptung und wie falsch diese Behauptung ist. Tragisch daran ist, dass ganz, ganz viele Urheber einfach keinen Plan haben und sich zu wenig auskennen. Ich habe es gestern auch wieder festgestellt, als ich mit einem echten, ausgemachten Urheberexperten, einem Referenten aus dem Bundestag telefoniert hatte, dass der in manchen Bereichen auch selbst noch nicht so ganz den Unterschied zwischen Plattenfirma und Verleger, was eingeräumte Rechte betrifft, verstanden hat, was einfach so an der Materie liegt. Deswegen kann man letztendlich von dem durchschnittlichen Urheber sowas auch nicht verlangen, dass er das wirklich in Gänze kapiert. Tragisch ist natürlich, dass, und ich habe das jetzt auch schon mehrfach getwittert, und es wurde auch von vielen Piraten sehr fleißig retweetet, dafür bin ich sehr dankbar, ist, dass die ganzen großen Tageszeitungen, die im Fall von Vogel gegen VG Wort noch groß berichtet hatten, jetzt bei unserem Urteil, das noch viel weitreichender ist und wo es um viel, viel mehr Geld geht, regelrecht links liegen lassen. Es gab eine DPA-Meldung, die wurde hier und da aufgegriffen. Natürlich hat so die Presse unserer Peer Group, also eher so aus dem internetaffinen Bereich, also Zeitungen wie Chip und ähnliches, haben darüber berichtet. Aber die wirklich wichtige Tagespresse hat es eigentlich hinten überfallen lassen und höchstens die DPA-Meldung gebracht. Und ich war auch sehr schockiert, wenn ich mir anschaue, eine FAZ, die unter Schirmacher, unter Selig Schirmacher noch eine eigene Rubrik zu dem Thema spendiert hatten, jetzt nicht einmal wirklich eine große Story dazu machen. Was dazu führt, und deswegen, ich hatte vorher auch schon erzählt, es haben sich sehr, sehr viele Urheber bei mir gemeldet, witzigerweise aber halt auch nur Urheber so aus dem musikalischen Nischenbereich, in dem ich selber aktiv bin, weil die mich kennen, weil die es über mein Facebook mitbekommen haben und natürlich heillos begeistert sind. Und da auch wirklich die wirklich ganz großen Fische, die alle sagen, ja, wir wollen auch raus unserem Verlagsvertrag, aber andere Musikbereiche, andere Nischenbereiche haben von diesem Urteil kaum was mitbekommen. Und wenn gleichzeitig die GEMA und Verlegerverbände dann trommeln und sagen, dieses Urteil sei Gift und ihr müsst jetzt ganz schleunigst neue Verträge mit euren Verlägen unterschreiben, damit ihr da keinen Schaden nimmt, dann wird es genügend Urheber geben, die so doof sind und genau das tun. Und deswegen will ich jetzt auch, bevor ich aufhöre, nochmal darauf hinweisen, dass es unglaublich wichtig ist, dass jeder von euch, wirklich jeder, der irgendwo Musiker kennt, und jeder kennt irgendwo Musiker, sie drauf aufmerksam macht, ihnen klar macht, es geht nicht nur drum, du kannst hier Geld zurückfordern, was dir letztendlich entwendet wurde von Verlegern, sondern du kannst auch bei der großen Reform der GEMA mitarbeiten. Denn ab dem Moment, wo die Verleger draußen sind, haben endlich die Urheber die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wie so eine Verwertungsgesellschaft in Zukunft läuft. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die die GEMA bisher noch nie bedacht hat, seien es die sozialen Aspekte, seien es die Aspekte, sich zu überlegen, warum sind bestimmte Verteilungsschlüssel so, dass eigentlich nur die ganz dicken Repertoires dran verdienen, anstelle, dass es anteilig und gerecht stattfindet. Da gibt es ganz viele Aspekte, wo jetzt Urheber aktiv werden müssen und sich organisieren müssen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Piraten jetzt diese Startpage, diese Landingpage haben, wo Urheber eben dann direkten Kontakt bekommen zum Anwalt, um ihre Rechte umzusetzen. Aber noch viel wichtiger ist, von jedem von euch, wir haben hier die Chance, wir haben ein historisches Urteil erwirkt, wirklich wo es nur geht. Und sei es bei der eigenen kleinen Tageszeitung, irgendwie Gießener Vorstadtnachrichten bis, keine Ahnung, Buxtehude Tageblatt. Wer da jemanden in der Redaktion kennt, der sich für Kultur interessiert, einfach die Kulturredakteure ansprechen, sagen, sag mal, beschäftige dich damit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder Artikel, der dazu erscheint und von Urhebern gelesen wird, wird uns auch helfen, eine kritische Masse an Urhebern zusammenzubringen, die dann dafür sorgen wird, dass eben diese große Reform auch wirklich stattfinden kann. So viel dazu. Ja, ich habe es jetzt genau geschafft, Punktlandung in einer halben Stunde, das mal grob zusammenzufassen, aber ich bin mir sicher, ihr habt ganz, ganz viele Fragen. Vielen Dank, Bruno. Das war sehr ausführlich und sehr in die Tiefe. Es gibt Fragen. Ich habe jetzt die letzte Frage zumindest mitgeschnitten von Olli G. Gibt es denn schon das schriftliche Urteil mittlerweile? Haben wir da einen Link zu? Ich weiß nur, dass es die Pressemitteilung gab vom Kammergericht. Aber du hast bestimmt mehr Infos dazu, oder? Also ich habe das Protokoll. Natürlich, unser Anwalt wollte sofort wissen, ja, wie schaut's denn aus? Der Urteilsspruch war ja vor Ort dann gesprochen. Aber er wollte natürlich das Schriftliche. Und dann hieß es, ja, sie machen jetzt einen Tenor fertig. Den Tenor, den haben wir auch bekommen. Der ist letztendlich das, was auch in dieser Pressemitteilung drinsteht. Das große Urteil, also sprich das Urteil, was dann auch so rechtsdogmatisch alles exakt nochmal erklärt, auch darlegt, warum der Richter es genauso sieht wie beim BGH-Urteil im Falle Vogel gegen VG Wort und warum er eben auch diese Brücke baut von Vergütungsansprüchen zu Nutzungsrechten, wo die GEMA ja gehofft hatte, dass sie am Schluss zumindest da mit einem blauen Auge rauskommt. Und dann auch unser dritter Antrag, denn wir haben extra ganz bewusst in drei Anträge unterteilt. Antrag 1, Vergütungsansprüche werden an Urheber zurückgezahlt, die Anteile, die an Verleger gingen. Antrag 2, Nutzungsrechte werden zurückgezahlt. Und Antrag 3, Transparenz wird geschaffen im Sinne von genauer Aufschlüsselung an den Urhebern, welche Gelder denn an Verleger geflossen sind. Denn viele Urheber haben keine Ahnung, welche Riesensummen Verleger kassiert haben. Es gibt da ganz viele Modalitäten. Warum haben wir das zerlegt in drei Teile? Ganz simpel, aus dem Grunde, weil wir Angst hatten, dass unter Umständen Richter sagt, nee, das ist mir zu heiß, ich gebe euch jetzt nur bei Vergütungsansprüchen recht, dann hätte man nur einen kleinen Teilerfolg gehabt, aber immerhin ein. Das große Urteil wird in circa 4 bis 8 Wochen da sein, weil da wird natürlich jetzt gerade viel dran geschnitzt, aber der Tenor ist natürlich genau das, was uns betrifft. Und der Tenor hat gesagt, Antrag 1, 2 bis 3 von uns wird stattgegeben. Für diejenigen, die Interesse haben, hier ist nochmal der Blogartikel mit einem Statement dazu und etwas weiter oben habe ich die Pressemitteilung zum Urteil reingepostet. Die steht auch im Pad. Die nächste Frage im Pad ist, wie groß ist die Rechtsanwaltskanzlei Poll, um ca. 200.000 Anschlussklagen zu bearbeiten? Weiß der Herr Rechtsanwalt Poll, dass da eventuell Arbeit auf ihn zukommt? Und das ist die Frage, die mich persönlich dann als Anschlussfrage interessiert. Drohen uns da gegebenenfalls noch weitere Kosten, die auf uns zukommen? Wir dürfen natürlich auch als Partei keine Rechtsberatung geben und müssen da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht falsch verstanden wird. Bruno, kannst du mir das beantworten oder musst du das beim Anwalt erfragen? Nö, das kann ich sogar unmittelbar beantworten. Ich habe natürlich gesagt, die Rechnung geht immer an Paki. Keine Frage. Nee, also 200.000, ganz ehrlich, das ist sehr hoch gegriffen. Ich kann dir auch sagen, warum. Es gibt um die 60.000 Urheber, die bei der GEMA organisiert sind. Davon ist ein Großteil selber vielleicht dann noch Subverleger oder Ähnliches. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der durchschnittliche Urheber 1,5 Verlagsverträge hat, ja, also Verlage hat, mit denen er Vertragsverhältnisse hat, dann würden wir vielleicht von 90.000 sprechen. Aber mal ganz konservativ gerechnet, wird so sein, dass wir höchstwahrscheinlich um die 1.000 Urheber zusammenbekommen, die klagen, die unmittelbar ihre Gelder haben wollen. Wenn 1.000 zusammenkommen, dann wird unter dieser Last die GEMA eh von sich aus von allen Verlagen das Geld zurückfordern, weil es administrativ kaum zu erledigen ist, quasi hier jeden Sachverhalt separat zu klären. Denn es gibt kleine Unterschiede, wie ich schon sagte, bei der Art und Weise, wie Rechte eingeräumt wurden. Und aus diesem Grunde kann man auch diese circa 1.000 Urheber, die sich melden werden, und bei mir haben sich jetzt übers Wochenende, und mir hat echt das Ohr gequalmt und die Finger gequalmt, so über 200 Künstler schon gemeldet, die da ein großes Interesse haben. Ob es jetzt jeder dann letztendlich tut, ist eine andere Frage, aber die hatten einfach unmittelbar, weil sie meine Telefonnummer haben, mich angerufen, weil es Kollegen sind, weil wir uns von irgendwelchen Festivals, Konzerten kennen. Und von der Seite her, die Sache ist die, bei diesen 1.000 Fällen, die jetzt vielleicht eingehen, kannst du dann immer noch in circa 5 bis 10 Kategorien unterteilen. Die kann der Herr Dr. Poll sehr, sehr schnell spezifizieren. Der Herr Dr. Poll hat mir aber auch gesagt, dass wenn er feststellt, dass die Zahl schnell nach oben geht an Leuten, wir haben ja noch 2 junge, wie nennt man diese Anwälte, die gerade in Ausbildung sind, in Referat oder so, keine Ahnung. Die hatten uns jedenfalls bei der Klage unterstützt. Die hatten die zivilrechtlichen Dinge überprüft und ganz viel in den Schriftsätzen gemacht. Und die wird er dann kurzfristig bitten, dass die da mit einspringen, wenn es sehr, sehr viel mehr wird. Fall ist der, nach einer Weile werden sich 5 bis 10 verschiedene Fallmuster darstellen, die man dann auch ganz, ganz schnell quasi den Leuten unmittelbar geben kann. Und dann können es dann auch irgendwann 50.000 Urheber sein. Es geht jetzt einfach von Anfang an erstmal darum, diese Struktur zu schaffen. Und dafür ist der Dr. Poll auf alle Fälle bereit. Nur ganz kurz zum Hintergrund von Dr. Poll ist zu sagen, er war ja selber mal stellvertretender GEMA-Justiziar. Der weiß ganz genau, worum es geht. Okay, die nächste Frage ist, ein Dank erstmal für die Klagegeschichte. Wie sieht es aus bei den Wiedergebern, aka an die Notenblätter verkauft werden, damit diese wissen, was wirklich passiert? Denn diese verzweifeln ja auch an den Meldevorgaben der GEMA für deren Aufführung. Denn in Summa könnten hier ja Verbündete sitzen, da es auch Musiker sind, die fremdes Repertoire wiedergeben, die die Urheberfrage deutlich verstehen können. Ist ein bisschen missverständlich formuliert. Dann interpretiere ich es jetzt mal und kann auch sagen, dass ich diesen Beitrag auch hinsichtlich vieler anderer Bereiche der musikalischen Komposition, es gibt nämlich einen Unterschied zum Beispiel auch im U- und E-Bereich. Es gibt ja auch durchaus viele ernste Komponisten, auch heute ernste Komponisten, weil ich bin so der klassische Unterhaltungskomponist als solches. Und es gibt natürlich auch den Fall von Urhebern, die im Auftrag von Interpreten schreiben, die wiederum eine bisschen andere Lage haben, die dann auch noch sogenannte Overrides haben, also sprich Anteile bekommen von den Interpreten beziehungsweise von den Plattenfirmen der Interpreten. Da gibt es sehr, sehr komplexe Aufstellungen, was das Notenrecht betrifft und den Notendruck als solches. Der bleibt natürlich beim Verleger, keine Frage. Und das ist auch eine das ist auch ein Urheberrecht, was natürlich geltend ist im Sinne eines Leistungsschutzrechts. Und natürlich sind Verleger durchaus momentan am Überlegen, und das betrifft wahrscheinlich dann vor allem auch die, die viel Notendruck machen, dass sie sich Gedanken machen, ähnlich so wie eine VG-Musikedition, irgendwie so einen angeschlossenen Bereich, zum Beispiel innerhalb der GVL zu finden oder ähnliches, um dort ihre Rechte dann einzubringen. Die haben sie auch. Also wenn sie ein Verlagsrecht am Notendruck haben, das ist ja eine ganz, ganz eigene Geschichte. Ich muss natürlich dazu sagen, dass von vielleicht 200 Urhebern ein Urheber auch Noten gedruckt werden und wirklich in einem relevanten Rahmen verkauft werden. Der größte Teil an Noten, die wirklich verkauft werden, sind da meistens Werke von Komponisten, die schon lange verstorben sind, die dann in bestimmte Editionen übergegangen sind, wo dann teilweise auch die Urheberschutzfristen durch ganz geschickte Konstruktion verlängert wurden, indem eben dann auch dieses besondere Urheberrecht und Leistungsschutzrecht am Notensatz geltend gemacht wurde. Aber ich kann dazu nur sagen, das ist jetzt echt Raketenwissenschaft für sich. Das ist extrem komplex. Wer sich dafür interessiert, ich werde auf alle Fälle mal wieder ein Urheberrecht-Seminar machen, so wie ganz früher, wo ich in der Welt rumgetingelt bin und an Piratenstammtischen Vorträge gegeben habe. Aber ich denke, das ist dann eher auch für ganz spezielle Fälle. Aber dafür stehe ich natürlich bereit. Gut. Lieber Bruno, es geht doch um jeden Musiker, der selber lieber Lieder komponiert. Die meisten sind nur registriert, bekommen aber aufgrund der geringen Quote Bekanntheit null Auszahlungen. Ja, da fehlt eine Frage. Das ist eine Aussage. Ja, die Frage kann ich da, glaube ich, aber auch rausdestillieren. Ja, also ich meine, du meinst wahrscheinlich jetzt Urheber, Komponisten, Textdichter, die Mitglieder in der GEMA sind, aber irgendwie kaum Kohle bekommen, weil sie vielleicht mal eine CD herstellen, 500 Stück machen und die dann auf ein paar kleinen Konzerten verkaufen und sich wundern, warum sie jedes Jahr nur einen GEMA-Mitgliedsbeitrag bezahlen, aber die Ausschüttung irgendwie hier so 3 Cent oder so sind irgendwie. Ja, das ist auch genau einer dieser Punkte, wo sich was ändern muss, was die gerechte Verteilung betrifft. Das betrifft übrigens nicht nur die ganz Kleinen, also den klassischen Hobbymusiker, das betrifft genauso mich. Ich erzähle dir mich jetzt mal was. Ich meine, ich lebe seit über 25 Jahren von Musik, von nichts anderem. Und habe sogar über die Musik querfinanziert sehr viel für die Piratenpartei gemacht haben zu können. Also man könnte sagen, ich lebe sogar ganz gut von Musik. Trotzdem hat es nie ausgereicht, um innerhalb der GEMA wirklich die Gewinne, die mir wirklich zustehen, zu erwirtschaften. Ich sage euch ein Beispiel. Ich habe mal nachgerechnet im Diskothekenbereich, was da gezahlt wird. Ich weiß, wie viel dunkle Gothic-Clubs, das ist meine Musiknische, es in Deutschland gibt. Ich weiß, was die zahlen. an GEMA-Beträgen und ich weiß auch ganz genau, wie oft Werke von mir gespielt werden und kann anhand dessen genau ausrechnen, wie viel ich eigentlich bekommen sollte. Was heißt genau, aber zumindest auf die Anzahl der Nullen hinten genau. Und ich habe immer von der GEMA als Ausschüttung ein Hundertstel von dem bekommen, was mir zusteht. Und dasselbe betrifft den Konzertbereich, denn die GEMA hat bis noch Ende der 90er Jahre behauptet felsenfest, dass so Nischenmusiker wie ich auf ihren GEMA-Anmeldungen, auf ihren Musikfolgen für die Konzertaufführung immer nur eigene Werke draufschreiben würden, aber in echt doch nur covern würden. Und genau aus diesem Grund, weil diese Nischenmusiker also immer bescheißen, kann man sie auch nicht so beteiligen, wie es ihnen zustehen wird. Das war ohne Scheiß die Argumentation der GEMA. Ich habe mein Leben lang noch nie eine einzige Coverversion gespielt und habe auch dort in diesem Bereich nach Tourneen, wo ich selber beziehungsweise mein Konzertveranstalter um die 7.000 bis 15.000 Euro gezahlt hat an die GEMA für meine eigenen Werke, davon vielleicht mal 17, 18 € zurückbekommen. Und das andere ist aufgrund dessen, weil Verleger sehr geschickt innerhalb der Kurien über Verlegerbeteiligungen gesprochen haben und die dann auch umdeuten in zu großen Repertoires geflossen. Damit beantworte ich deine Frage im Sinne von, ja, die kleinen Urheber. Und ich sehe sogar so, dass eine neu gestaltete GEMA viel eher auch über solidarische Aspekte nachdenken muss und dann zum Beispiel sich Gedanken machen könnte, und das wäre mein erster Antrag, wenn die neue GEMA orientiert wird, dass alles, was an Vergütungsansprüchen eingesammelt wird, also für Lehrmedienabgabe etc., dass das solidarisch genutzt wird, um Härtefällen, um so eine Art von Grundeinkommen für Leute zu schaffen, die nicht genügend innerhalb dieser GEMA verdienen. Denn Kultur machen sie genauso. Und jeder einzelne Betrag eines kleinen Schöpfers ist mindestens genauso viel wert wie all sit on shoulders of giants. Warum nicht gleich eine Alternative gründen ohne Verleger? Ja, es gibt eine alternative GEMA, falls du davon noch nichts gehört hast. Da kann der Bruno mit Sicherheit auch mehr in die Tiefe gehen. Die sogenannte C3S, Bruno. Ja, die gibt's, aber die hat leider momentan, hat die ziemlich eng mit der Finanzierung. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man sich Gedanken weiterhin über die C3S macht, weil die gerade was Creative Commons Lizenzen betrifft, doch schon sehr, sehr viel weiter ist. Aber nichtsdestotrotz darfst du ja nicht vergessen, dass die Administration und die ganze Systematik, die die GEMA entwickelt hat, dieser ganze Apparat unglaublich ausgefuchst und groß ist. Und wenn wir den als Urheber nutzen könnten, dann würde der uns schon auch extrem helfen. Es geht auch darum, dass wir gerade innerhalb der europäischen Harmonisierungsrichtlinie, wo es darum geht, die nationalen Urheberrechte in Anführungsstrichen zu harmonisieren. Aus diesem Grunde gibt es übrigens auch in Deutschland ein neues VG-Gesetz. Das, was heute VG-Gesetz, also Verwertungsgesellschaftsgesetz, heißt, hieß früher Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, also URHWG. Das wurde ja zum, ich glaube, 1.6. letzten Jahres ausgeschaltet und eben dieses neue VG-Gesetz gebracht. Und ich kann dir nur eins sagen, man hatte sich zur Gründung der C3S, und ich war da ja von Anfang an begeistert dabei, das alles viel, viel leichter vorgestellt und festgestellt, alleine nur Strukturen zu schaffen, dafür brauchst du Jahrzehnte. Das ist so komplex. Und in der Zwischenzeit sind aber viele, viele Musiker und Urheber, die einfach ja Geld brauchen, um leben zu können. Die Verleger werden sich doch nicht aus der GEMA ausschließen lassen, sagt er. Ja, das wollen sie natürlich nicht, aber bleibt ihnen nichts anderes übrig. Es gibt schon Rückmeldungen von ordentlichen GEMA-Mitgliedern, die natürlich ganz genauso normale Verlagsverträge unterschrieben haben. Also der Unterschied ist ja auch letztendlich nur anhand der Summe, die du an Ausschüttung je Jahr erzielst. Okay, vielen Dank. Dann kommt die nächste Frage, die davor formuliert wurde. Wir sollten unterscheiden: A, Klagewelle um die 2 Milliarden Rückzahlung, die neue Form, wie sieht die Zukunft aus? B, nee, dann kommt nochmal A, Ablauf für Klagewelle, Seite, Ansprechpartner, wo brauchst du Hilfe? Okay. Und B, weitere Entwicklung, dafür müssten wir aber in die Parlamente, ansonsten nur Begleitung. Das spricht jetzt an auf die Idee, dass wir da natürlich jetzt Ansprechpartner sind, wie mit der Klage umgegangen wird. Ich habe eben schon in der Pressesitzung angedeutet, dass wir eine Kontaktseite auf der Bundeswebseite veröffentlichen wollen, wo es auch ein Formular gibt, wo Urheber also ihre Kontaktdaten eingeben können, damit sich der Anwalt Herr Dr. Koll mit den Leuten in Verbindung setzt, um denen zu helfen. Wie sieht es aus, Bruno, was die weitere Entwicklung angeht? Es wird natürlich jetzt auch die Frage sein, wie die Gesetzgebung darauf reagiert. Was erwartest du da? Also wesentlich ist auch, wie wir damit jetzt weiter umgehen. Wir müssen dieses Thema permanent weiterfahren. Wir können jetzt nicht sagen, gut, wir haben die Klage gewonnen, wir ruhen uns jetzt auf den Lorbeeren aus und das war's. Und ich habe da eigentlich auch schon echt einen Masterplan irgendwie entwickelt. Da kommen jetzt Stück für Stück neue Dinge, mit denen ich versuche, das voranzuschieben. Der erste Punkt war, dass ich jetzt unmittelbar das DPMA, das Deutsche Patent- und Markenamt, was Aufsichtspflicht gegenüber der GEMA hat und auf eine Anfrage von uns vor 2 Monaten quasi der GEMA so eine Art Persilschein gegeben hat, also quasi letzten Endes jetzt zugeben muss, oh Mist, das mit der Aufsicht hat ja nicht so geklappt. Aus dem Grunde habe ich jetzt dem DPMA als auch dem Justizministerium, was auch eine Aufsichtspflicht über Verwertungsgesellschaften hat, einen ausführlichen Brief geschrieben mit dem Aufruf, den Vorstand der GEMA jetzt sofort zu entlassen, weil er seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Da wird wahrscheinlich das DPMA eher drauf eingehen, weil sie nämlich dadurch wehren sie Schaden von sich selber ab. Da werden sie einfach mal den Dr. Heker los. Der wird da sehr, sehr verlegernah immer war, in der neuen Konstruktion einer neuen GEMA auch nicht wirklich glücklich werden. Was wir machen können, und ich habe das ja vorher schon angedeutet, wir müssen dieses Thema permanent fahren. Und wie gesagt, jeder von euch kann da seinen Beitrag zu leisten, indem er seine kleine Tageszeitung vor Ort anspricht. Warum berichtet ihr darüber nicht? Und auch permanent die anderen großen Tage. Es ist ein Unding, dass bis jetzt die Taz zu diesem Thema kein Artikel gebracht hat. Es ist ein Unding, dass die Welt zu dem Thema nicht wirklich was gebracht hat, außer einer DPA-Meldung. Die Süddeutsche Zeitung auch nur sehr schmallippig was gebracht hat. Der Punkt ist ja, sie haben alle drüber berichtet, aber nicht, was letztendlich die nächsten Schritte für Urheber sind. Und das Tragische ist, dass es den, und da gilt es echt ein Auge drauf zu haben. Deswegen, wir können uns nicht ausruhen. Denn unmittelbar nach dem VG Wau-Urteil von Vogel, der da gewonnen hatte, der aber keinerlei PR gemacht hat, hat die VG Wau durch geschicktes Lobbying bei den Zeitschriftenverlegern, und das sind nun mal auch Verleger, dafür gesorgt, rüberzubringen. Und es ist ein Unding, dass dieses Urteil die Autoren arm machen würde. Und genau dasselbe passiert jetzt in der Musikbranche, dass Verleger und die GEMA zusammen überall trommeln werden, dass dadurch letztendlich die ganze Verlagsbranche und Kreativität verloren geht und Urheber nichts mehr tun können, keine Vorschüsse mehr gibt, was totaler Bullshit ist. Also lauter solche Stories, da ist es wesentlich, dass wir permanent selber dem gegenüber unser Narrativ haben und es erklären können und auch viel Presse bekommen dafür. Da sind wir noch lange nicht durch und da kann ich wirklich an jeden nur sagen, es ist ein extrem dickes Brett, wir haben extrem viel geschafft, aber wir dürfen uns darauf jetzt bloß nicht ausruhen, wir müssen dieses Thema permanent spielen. Und noch was in dem Zusammenhang, was ich hatte ja gesagt, ich habe da eine gewisse Strategie, was wir für Dinge jetzt in der nächsten Zeit bringen. Ich habe zum Beispiel ein Paki erst heute wieder zugeschickt, einen Leak, der mir zugespielt wurde, der quasi interne Papiere der VG Wort betrifft, weil die VG Wort mich bereits den Gegenangriff gestartet hat, indem sie versucht über Börsenverein des Buchhandels. Wir hatten dazu auch vor kurzem einen Leak, der wurde auch überall erwähnt, von iRights.org bis sonst was, wo versucht wird, eben die Urheber durch sehr, sehr unsachliche und unfaire Methoden dazu zu bringen, neue Vertragsverhältnisse abzuschließen, die dann dazu führen, dass alles so weiterläuft wie in der Vergangenheit. Und genau deswegen habe ich auch diese Leaks jetzt die sind wichtig, um zu zeigen, genau dasselbe wird im Musikbereich auch passieren. Ich hoffe auch, dass wir das jetzt die Woche noch schaffen, Paki, diesen Leak rauszubringen, denn am Wochenende ist bei der VG Wort eben diese wichtige Mitgliederversammlung. Und wenn wir es nicht schaffen, jetzt bis zur Mitte das rauszubringen, diesen Leak, dann schafft's iRights nicht, das Ganze zu kommentieren. Und dann fehlt wiederum da eine argumentative Grundlage. Deswegen, wir müssen permanent an diesem Thema dranbleiben und dürfen uns da jetzt nicht drauf ausruhen. Es gibt von Ice Elf einen Wunsch, eine kurze Bemerkung abzulassen. Ice Elf, melde dich doch einfach. Ich habe eben schon mal gefragt, ob jemand noch eine Frage hat. Ja, also erstens, wir sind ja, ich sag jetzt mal, in der mündlichen Verhandlung, wo wie eben gesagt worden ist, das schriftliche Urteil wird in 3 bis 4 Wochen kommen. Ist richtig, Bruno, richtig? Genau. So, ich kann dir nur so sagen, weil wir das Thema sogar schon im Kulturausschuss in unserer Stadt hatten. Ja, also dieses Urteil. Alle Rechts- oder große Rechtsanwaltskanzleien in Düsseldorf warten natürlich auf die schriftliche Begründung des Urteils. Die Frage, die ich jetzt einfach stelle, A, Partei und B, wie sind wir dafür aufgestellt für diese Klageweg? So, dass uns nicht nachher die großen Rechtsanwaltskanzleien das komplett machen. Weil ich sag ja, es trifft jeden Künstler, das heißt, wir brauchen auch die großen Künstler, die sagen, Moment mal, wir haben zwar auch kein Geld gekriegt, nämlich genau das, was du gesagt hast. So, wie ist das organisiert? Weil das kann ja nicht unter Parteilogo laufen, weil das muss komplett unabhängig laufen. Wie ist das geplant? Deswegen habe ich ja auch den Dr. Poll gebeten, dass er sich drum kümmert und sobald die Zahl der Urheber größer wird, hat er auch sofort Leute, die er aufstockt, um das Ganze organisatorisch hinzukriegen. Und es gibt keinen anderen Anwalt, der das besser drauf hat als er, da er eben selber ehemaliger stellvertretender GEMA-Justiziar war und ganz genau weiß, wie in solchen Strukturen zu arbeiten ist. Aber Punkt ist natürlich, Urheber, die jetzt ihre Lizenzen zurückhaben wollen, die erreichen wir natürlich nur über Medien. Und also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt einfach alles an Printmedien, aber auch an alternativen Kanälen zuballern, auch immer wieder nachfragen, sag mal, Netzpolitik, warum bringt ihr dazu nichts? Und. Wie heißt denn die Seite, wo jetzt diese Sachen, ich sag jetzt mal, gemacht sind? Oder gibt es noch keine Internetseite, keine Sachen, wo man sagen kann, das sind die Grundlagen jetzt? Also wir haben ja eine Landingpage, die der Paki gerade machen lässt, wo ich ihm Text geschickt hatte. Ansonsten habe ich natürlich einen Haufen Texte, die entweder bei mir auf Facebook sind oder die in Form von PMs da liegen, ob man die vielleicht irgendwie mal sammeln kann, wieder auf so eine Art Urheberrechts-Piratenseite. Ja, da hat bestimmt der ein oder andere ein paar Ideen, wie man das sinnvoll machen kann. Wichtig ist aber halt medial, dass wir medial halt wahrgenommen werden und dazu müssen wir nutzen, was nur geht. Okay, und wie heißt die Seite in der Zukunft? Darf ich kurz reingrätschen, bevor das jetzt hier irgendwie wirr wird? Es wird auf der Bundesseite eine prominent verlinkte Seite geben, GEMA-Klage oder wie auch immer die nennen soll, im oberen Bereich der Webseite fest installiert, also so, dass man halt auch über längere Zeit die findet. Und da wird es einen Text geben, der das alles erklärt. Es wird ein Formular geben, wo man die Kontaktdaten eingeben kann. Und es werden auch Unterseiten geben, wo wir das Material von Bruno verlinken werden, so dass die Urheber so eine Art FAQ oder eine Art Anleitung bekommen, wo ihnen erklärt wird, worum es eigentlich geht. Ich denke, genau das ist das, was Bruno auch an Material auch hat, was er auch problemlos geben kann. Wir können auch das Video von dir, Bruno, nochmal verlinken, wo es irgendwie kürzer beschrieben wird. Wir verlinken die Pressemitteilung vom Gericht, wir verlinken ein paar Presseberichte und vielleicht auch noch die Aufnahme von dem heutigen Abend hier. Ich habe zwar nicht von Anfang an aufgenommen, aber ich denke, aus dem Verlauf des Gesprächs können sich viele Leute auch nochmal zusätzlich Infos rausholen. Sind damit deine Fragen beantwortet, Frank? Nein, der Ingwert hat es eben genau formuliert im Chat. So, das eine ist die Seite, also wir als Piraten werden deswegen nicht in die Presse kommen, weil wir jetzt irgendwo die Klage gemacht haben, sondern wir brauchen, wenn wir rausgeben, müssen wir jetzt wie im Kulturausschuss, müssen wir sagen, so lautet die Seite, da darf nichts Piratiges drauf sein, das muss die Rechtsanwaltskanzlei sein, wo wir sagen, dahin müsst ihr euch wenden. Wir können es nur in Anführungsstrichen begleiten, indem wir sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, gibt es 300 Musiker, die selbst texten und auch selbst, ich sag jetzt mal, Titel veröffentlichen. So, die müssen sich alle an eine zentrale Klagewelle melden. Das kann man in die Presse reinbringen. Nicht mit Piratenlogo, sondern immer nur sagen, wir haben es angefangen und das ist Bruno Kramm und jeder kennt ihn und das ist ein anderes Thema. So, das andere ist, wie wir das begleiten. Ich sage jetzt mal, wenn mich die Diskussion anfängt, wie bei der VG Wort, es wird mit Sicherheit sich die Ausschüsse behandeln, der Bundestag wird sich damit behandeln, die Verleger werden dagegen neue Gesetze fordern, neue Verträge auflegen und, was wir begleiten können. So, das Wichtigste, was aber jetzt ist, ist ja jedem, was der Bruno eben gesagt hat, jedem, der selbst Texte schreibt und jeder kennt irgendwelche Musiker, das muss ich in der Szene, ich sage jetzt mal, rumsprechen, dass es dieses Urteil gibt. So. Dann muss, in Anführungsstrichen, muss er sich dran wenden und dann muss es ein professionelles Equipment von Dr. Poll geben, sodass diese Klagen solche Größenordnung annehmen, dass wir die Diskussion, wenn wir Glück haben, noch vor der Landtagswahl und vor der Bundestagswahl auch richtig aufkeimt. Bei 2 Milliarden werden die alles dafür tun, es nach die Bundestagswahl zu legen und die Diskussion erstmal platt machen. Was die Bewerbung des Anwalts angeht, können wir dem mit Sicherheit keine Vorgaben machen. Und was unsere eigenen Dinge angeht, können wir natürlich nur mit dem Material arbeiten, was wir haben und können auch die Aufgaben des Anwalts nicht übernehmen. Wie ich eben schon sagte, wir können keine Rechtsberatung leisten und die Angabe der Kontaktdaten an den Anwalt wäre in jedem Fall freiwillig. Das heißt, jeder Urheber kann sich letztendlich selber dazu entscheiden, ob er diese Daten an den Anwalt weitergeben möchte. Was wir in jedem Fall, und da denke ich, ist Bruno auch meiner Meinung, noch mit angeben werden, ist unter dem Kontaktformular oder über dem Kontaktformular, wie auch immer, die direkten Kontaktdaten von Herrn Dr. Koll, sodass die Menschen, die auf die Seite kommen, sich selbst entscheiden können, ob sie den Anwalt direkt kontaktieren oder über das Kontaktformular. Und alles Weitere werden wir natürlich auch mit den Leaks und mit dem, was Bruno jetzt so da noch macht, als Piratenpartei weiter begleiten. Ob die Presse das so aufnimmt und ob die unsere Initiativen weiter verbreitet oder redaktionell begleitet, das liegt dann letztendlich nur nicht in unserer Hand. Das liegt daran, ob das irgendwie für die in der Relevanz sind. Aber ich weiß jetzt schon, dass Folgeaktionen oder auch eben so eine Webseite durchaus mit Pressearbeit begleitet werden muss. Das ist insbesondere bei den Zeitungen, Zeitschriften und Medien interessant, die jetzt ganz stark ins Detail gegangen sind. Und da vertraue ich auch auf Bruno, der dann mit den Redakteuren in Kontakt ist. Da werde ich jetzt nicht irgendwelche Vorgaben machen, sondern da müssen wir je nach Lage entscheiden, wie wir da auf die einzelnen Anfragen eingehen. Was ich halt so generell nur vorschlagen würde, und das sage ich jetzt ganz uneigennützig, denn um das auch nochmal klar zu machen, weil mich auch immer wieder dann Leute fragen, was hast du eigentlich da selber für Karten drin im Spiel? Also ich meine, mir geht es natürlich wesentlich um dieses politische Ziel, was wir damit verfolgt haben, weil ich eben einfach dran glaube, dass dieser digitale Wandel dafür gesorgt hat, dass wir eben auch das Urheberrecht komplett reformieren müssen. Übrigens, ich bin nach wie vor in der Meinung, dass das wirklich wesentlich was auch für die Urheber selbst bringt. Der Punkt ist aber dahinter, den ich sehe. Wir hatten in der Vergangenheit als Piraten immer das Problem bei Wahlkämpfen, und ich kann mich gut an die Bundestagswahl erinnern, wo dann immer wieder dargestellt wurde, wir würden ja alle Urheber arm machen wollen. Und es kann dir als junge Partei nichts Schlimmeres passieren, als dass du plötzlich die Kreativen dieser Welt gegen dich hast. Und ein bisschen wurde das so instrumentalisiert. Das haben auch durchaus einige Journalisten nach der verlorenen Bundestagswahl dann gesagt. Ja, wisst ihr was? Also mit so einer Urheberrechtsreform, da habt ihr auch jede Blöße nur gegeben, dass man euch einfach abschießen kann. Ich kann mich ja auch an die Copyright Wars erinnern zu dem Zeitpunkt. Ich war ja selber mit in erster Linie als Urheberrechtsbeauftragter und habe mich auch immer ein bisschen so als Verräter meiner eigenen Branche bezeichnen lassen dürfen. Dafür, ich habe wirklich viel Häme abbekommen und teilweise wurden mir dann auch Konzerte irgendwie abgesagt, Festivalauftritte und. Aber der Punkt ist halt der, jetzt haben wir endlich ein Tool in der Hand, wo wir zeigen können, nö, wir sind nicht diejenigen, die hier quasi die Urheberschaft arm machen, sondern wir befreien sie letztendlich von den Ketten einer total ausbeuterischen Verlegerwelt. Und bei allem, was du vorher gesagt hast, und auch für die vielen Komplimente, danke. Aber ich sehe es schon so, dass wir jetzt auch mal ganz klar als Piraten darauf hinweisen müssen, das ist unser Erfolg. Denn in der Vergangenheit war es immer, wenn wir mit coolen Ideen kommen, wir sind immer so schnell da und sagen dann, ach ja, wenn es dann die anderen übernehmen, dann haben wir doch auch schon viel erreicht. Ist echt total nett und großartig und ein super Menschenbild, aber im Endeffekt wollen wir in die Parlamente und darum geht's. Und ich sage euch jetzt auch nochmal ganz klipp und klar, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die dann vermuten, na ja, vielleicht will jetzt der Kram damit jetzt auch irgendwas erreichen. Ich habe in keiner Form vor, mit sowas jetzt selber irgendwelche Ämter oder Mandate anzustreben. Ich mache mein Rock'n'Roll-Ding und habe wieder tierisch Spaß auf der Bühne. Ich sehe mich in der Sache eher als so eine Art Elder Statesman, der natürlich die Sache der Piratenpartei inhaltlich vom Menschenbild in jeder Beziehung verinnerlicht hat und auch verkörpert. Aber ansonsten geht es mir darum, dass wir solche Erfolge für unsere zukünftigen Mandatsträger nutzen und damit endlich wieder nach vorne kommen. Gibt es schon Rückmeldungen von ordentlichen GEMA-Mitgliedern zu dem Urteil? Ja, hatten wir schon beantwortet. Ich glaube, du hattest irgendwas so auf allen möglichen Kanälen circa 200 gesagt. Genau, das war, naja, das waren jetzt aber keine ordentlichen. Das waren halt Musiker, die sich bei mir gemeldet haben, die ich halt kenne. Also Urheber im klassischen Sinne. Aber da sind natürlich auch ordentliche dabei, weil da natürlich auch ein paar dicke Fische dabei waren. Okay, an wen kann man Journalisten oder Kulturjournalisten von entwendeten Medien weiterleiten, Interview und so weiter? Ich habe jetzt mal die Mailadresse von Presse, vom Bundespresseteam dazu geschrieben. Das macht am meisten Sinn. Die haben deine Kontaktdaten, die haben meine Kontaktdaten, die können das koordinieren und je nach Frage entscheiden, für wen es am besten ist und da uns irgendwo auch die Arbeit abnehmen. Und der Dr. Poll übrigens, Paki Poll mit P wie Paula, wie Piraten, der Dr. Pirat Poll, der ist natürlich auch, der steht natürlich, also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Legal, irgend so eine Juristenzeitung genaueres wissen will, dann ist er natürlich der richtige Ansprechpartner dafür. Okay, dann hat der Bastian eine Wortmeldung. Erstmal schönen guten Abend. Ich höre hier eine ganze Menge Werbebotschaften für die Anwaltskanzlei. Ich warne mal davor, das genauso zu machen, wie ihr das macht. Ich finde es toll, dass es einen guten Anwalt gibt. Ich finde es toll, dass die Klage gewonnen wird. Die ganze Geschichte finde ich toll, begrüße ich sehr und es hat ja auch lange noch gedauert. Und die Kosten, die aufgewendet worden sind, die kriegt man ja auch zurück. Das macht ja auch allen Mut, die dann dran beteiligt sind. Jetzt versucht ihr eine Kampagne draus zu stricken. Auch das kann ich sehr begrüßen. Aber ihr müsst bitte etwas aufpassen, was ihr da macht. Die Piratenpartei, das hat der Paki schon erklärt, ist keine Instanz der Rechtsberatung. Ich halte das schon für, sagen wir mal, problematisch, wenn man eine Website mitfüllt und für eine Kanzlei da Werbung macht. Das ist grenzwertig. Bitte unterscheidet auch die finanziellen Interessen einer Rechtsanwaltskanzlei, insbesondere wenn es nur eine ist, von dem ideellen Engagement des entsprechenden Anwalts. Da sollten wir uns auch noch mal Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist. Das Urteil zu publizieren, wenn es denn auch wirklich begründet ist, dass dann noch jeder die Urteilsgründe nachsehen kann, was eigentlich viel wichtiger ist, ist eine Aufgabe. Und auch die ganze Urheberschaft zu informieren, dass sie da ihre Rechte einfordern sollten, ist auch eine Aufgabe. Dafür sind Parteien da, aber sie sind nicht dafür da, Anwaltskanzleien zu vertreten. Insofern bitte ich ein bisschen um Zurückhaltung, weil das sieht ganz, ganz blöd aus. Dankeschön. Also ich kann deinen Einwand irgendwie verstehen, Bastian. Die Krux an der Sache ist aber halt, dass es schon sehr, sehr speziell ist, sich wirklich nur hochspezialisierte Kanzleien mit dem Thema auskennen, dass wir eine Anlaufstelle brauchen, denn Urheber haben prinzipiell natürlich Riesenangst, weil sie es nicht, gerade zumal, weil die GEMA auch noch verbreitet, dass da Rückforderungen kommen könnten von Verlegern und lauter solche Derailing- und Falschinformationsstrategien losgehen, dass der durchschnittliche Urheber, der ja meistens auch finanziell den Brotbeutel relativ weit oben hängen hat, sich nicht traut, wenn er sich plötzlich selber um eine eigene Kanzlei kümmern muss und suchen muss. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass Urheberrechtsanwälte, wenn du jetzt mit was so Spezifischem kommst, nicht wirklich günstig sind. Und die Gefahr nun mal auch gegeben ist, dass du da ziemlich draufzahlen kannst, wenn du beim Falschen landest. Und da der Dr. Poll eben, was die Schriftsätze betrifft, halt der Experte in dem Bereich ist, und es gibt auch, ich habe eben auch von vielen anderen Anwälten, wie zum Beispiel von Rudiker, der ist ein ganz berühmter Urheberrechtsanwalt, der seit 30 Jahren versucht, dasselbe, was wir jetzt geschafft haben, hinzubekommen, der ein bisschen neidisch ist, weil er nämlich selber noch ein Verfahren in der Richtung am Laufen hat, aber uns natürlich gratuliert hat und gesagt hat, unglaublich, wie sie das hinbekommen haben. Und deswegen ist es, also ich kann deine Bedenken verstehen, ja, aber dann müssen wir vielleicht eine Formulierung finden oder was weiß ich, wie wir das klarstellen können. Aber wichtig ist, dass es eine Landingpage gibt, wo, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, Urheber sind meistens gegenüber Anwälten, gegenüber Parteien, gegenüber allem Möglichen sehr skeptische Leute, die sehr schnell auch durchaus mal der ein oder anderen Verschwörungstheorie nachhängen können. Und wem Urheber und Künstler glauben, sind halt andere Künstlerkollegen. Das heißt, wenn ich sagen kann, hier geh auf die und die Landingpage, da wird dir geholfen, dann werden die Leute da hingehen und auch diese nötigen Schritte, wo es ja auch eine Überwindung braucht, die zu gehen, eben dann auch wirklich zu gehen. Und ich habe große Angst, dass wenn wir sowas nicht bieten, dass es viel zu wenig Urheber sind, diesen konsequenten Schritt gehen. Denn um dieses Urteil wirklich komplett dann auch zu realisieren, müssen natürlich auch eine entsprechende Zahl von Urhebern diese Forderung an die GEMA stellen, weil sonst hat die GEMA immer die Möglichkeit, das Ding auf 10 Jahre zu verschleppen, bis halt irgendwann vielleicht doch ein neues VG-Gesetz da ist. Gut, dann nur eine ganz kurze Anschlussbemerkung dazu. Dann sollte man sich zum Beispiel einen parteinahen Verein suchen, der genau das tut. Der ist dann nämlich frei von diesen, sag ich mal, Schwierigkeiten. Der kann nämlich auch, Vereine machen das auch, zum Beispiel Digital Courage macht das auch, das unterstützen wir auch, die unterstützen auch Klagen und so weiter. Vielleicht wäre das eher die bessere Plattform. Dankeschön. Das ist ein super Hinweis, allerdings hat das jetzt mit der Thematik Urheberrecht oder Klage GEMA nicht direkt zu tun, weil das ist, glaube ich, grundsätzlich eine Sache, wo wir uns mal Gedanken machen müssen, wie wir mit solchen rechtlichen Sachen. Warte mal, Paki. Moment. Haben wir nicht, wäre dann nicht so ein Verein, zum Beispiel, wenn man jetzt die Paira-Leute fragt? Das ist doch ein Paira oder 42 e.V. sind jetzt die Sachen, wo die mir so einfallen. Ansonsten haben wir noch die Pico NRW als parteinah, aber die ist, glaube ich, für sowas nicht wirklich zu stellen. Ja, dann frage ich mal den Rainer Thiem. Insofern ist nämlich dieser Vorschlag von Bastian nicht verkehrt. Und Paira ist von der Namensgebung natürlich am nächsten an Piraten. Und ich weiß auch, dass der Rainer Thiem in dieser Urhebergeschichte durchaus auch Plan hat. Und das kann ich mir vorstellen, sehr, sehr gerne unterstützen würde. Gut, dann wären wir jetzt am Ende dieser Sprechstunde. Bruno, vielen, vielen Dank für Rede und Antwort stehen und die ausführlichen Kommentare. Und dann würde ich die Aufnahme gerne stoppen und euch allen einen verdienten Restfeierabend wünschen. Ich freue mich, dass heute zwischenzeitlich bis zu 50 Leute hier zugehört haben und sich auch eingebracht haben. Das war echt großartig. Und was das Thema der nächsten Sprechstunde angeht, und zwar am 5.12., also in 2 Wochen Montag um 21 Uhr, wird das Thema sein Projekt Zukunft. Das klingt allgemein und das klingt aber auch sehr interessant. Und ich glaube auch, dass das für uns als Partei ein wichtiges Projekt ist, weil das Thema Zukunft oftmals übersehen wird, weil viele Parteien erstmal nur bis zur nächsten Wahl denken. Der verantwortliche Bundesvorstand wird der Carsten Savusch sein. Als Gast hat er eingetragen den Michael Kittlaus. Ich werde mit Sicherheit auch von der Partie sein und ich würde mich freuen, wenn ihr auch alle kommt. Dann sage ich mal gute Nacht, schönen Abend noch. Es ist jetzt 22.16 Uhr und ich stoppe die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.